Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Pinguine im Dschungel. Die Fellfreunde waren zu Besuch bei Carlos und Tracker im Dschungel, spielten Verstecken und Chase musste suchen. Ich rieche doch. Aufmerksam untersuchte er alle Spuren und setzte natürlich auch seine Spürnase ein. Mit Erfolg. Ha, den ersten habe ich gefunden. Jetzt bist du dran. Rubble kam aus einem Gebüsch gekrochen. Die Blumen haben mich gekitzelt, als ich mich verstecken wollte. Ha! Ich hab dich kommen hören. Toll, Tracker, aber jetzt hab ich dich gefunden. Ui, ui, ui. Ups. Das schien Tracker falsch verstanden zu haben. Das ist lustig. Verstecken spielen im Dschungel macht so viel Spaß. Moment mal, wir müssen noch Marshall finden. Wo steckt er? Tja, Marshall war schon immer ziemlich gut im Verstecken. Die drei beschlossen, gemeinsam weiterzusuchen. Aber was ist schwarz und weiß und wird jetzt gleich gefunden? Da war doch etwas. Marshall, hab dich gefunden. Wow, du bist nicht Marshall. Nein, das Tier vor ihnen sah völlig anders aus. Ein Pinguin? Na, so etwas sieht man im Dschungel nicht jeden Tag. Eigentlich sogar nie. Leben Pinguine nicht normalerweise am Südpol? Was macht der kleine süße Pinguin denn hier im Dschungel? Zumindest war er nicht allein. Er folgt seinen Amigos. Drei Pinguine? Allerdings. Zwei große und ein kleiner. Oh, sie sehen so knuddelig aus, ich will sie umarmen. Erschrocken nahmen die Pinguine Reißaus. Ich wusste, dass ihr mich nie finden würdet. Das war doch Marshall. Er steckte in dem Astloch eines dicken Baumes. Dafür haben wir Pinguine gefunden. Pinguine? Sie. Sie sind in den Dschungel gelaufen. Vielleicht wollen sie auch mitspielen. Dann lasst sie uns suchen. Ich steck fest. Marshall zappelte in dem Astloch herum, konnte sich befreien und sprang hinaus. Genau auf die Stelle, auf der Rubble stand. Nichts passiert. Mir auch nicht. Also wo könnten die Pinguine wohl sein? Sie sind in diese Richtung gewatschelt. Folgt mir. Kommt schon. Die Pinguine waren noch nicht weit gekommen, als sie auch schon entdeckt wurden. Allerdings nicht von der Paw Patrol, sondern von einigen Äffchen, die im Dschungel lebten und den Fremden nun einige Bananen vor die Füße warfen. Und wie man sie essen musste, zeigten sie ihnen auch. Dankbar watschelten die Besucher im Kreis herum und die Affen tanzten mit. Die Fellfreunde waren auf ihrer Suche mittlerweile am Strand angekommen. Hierher, Pinguine, Pinguine, Pinguine, kommt alle raus! Wie sind die Pinguine überhaupt hergekommen, eigenartig? Doch Tracker hörte nicht zu, sondern starrte verwundert aufs Meer hinaus. Was macht der große Eisbrocken denn hier? Er schmilzt. Ich wette, damit sind die Pinguine hierher getrieben. Eine scharfsinnige Schlussfolgerung, Paw Patrol. Captain Tollpatsch? Wally und ich sahen sie draußen auf See. Also folgten wir ihrer schwimmenden Scholle, bis sie außer Sicht war. Diese Pinguine sind weit entfernt von ihrer frostigen Heimat. Wenn die Pinguine es normalerweise kalt lieben, ist der Dschungel bestimmt viel zu heiß für sie. Oh nein, wir müssen sie finden. Sie brauchen unsere Hilfe. Absolut richtig. Sobald wir sie gefunden haben, bringe ich diese Vögel an Bord meines Bootes und buxiere sie dahin, wo sie hingehören. Aber wie sollen wir sie in dem dichten Dschungel jemals finden? Wir müssen Ryder anrufen. Ryder und Carlos befestigten gerade eine Hängematte zwischen zwei Lianen, als Zuma und Sky herbeistürmten. Soll ich mal testen, ob die Hängematte gemütlich ist? zwinker, zwinker. Bei dem Test mache ich gerne mit. Hallo Chase, was gibt's? Ryder, wir haben 3 Pinguine im Dschungel gefunden, aber dann haben wir sie verloren. Wow, dann müssen wir sie schnell finden. Pinguine sind nicht an den warmen Dschungel gewöhnt. Ich bleibe am Strand, falls die verirrten Wasservögel zurückwandern. Und ich halte Ausschau, falls sie hierher kommen. Guter Plan. Keine Pinguine zu verirrt, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und flitzten los. Wie immer, wenn Ryder sie rief. Wartet auf mich. Was? Was? Und Marshall beeilte sich so sehr, dass er die Hängematte übersah. Pass auf! Das war aber ein schwindeliges Nickerchen. Schnell schlüpften die Hunde in ihre Einsatzanzüge und liefen dann an die Spitze ihrer rollenden Zentrale. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Ihr seid schnell, Fellfreunde. Wir haben ein paar ungewöhnliche Besucher im Dschungel. Pinguine. Sie sind auf einer Eisscholle an den Strand getrieben. Manchmal können große Eisbrocken sehr weit aufs Meer hinaustreiben. Aber Pinguine sind die Hitze im Dschungel nicht gewohnt. Wir müssen sie finden, sie auf Captain Tolpatschs Boot verfrachten und zum Südpol bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst mit deiner Flugkamera nach den Pinguinen suchen. Das ist ein Fall für Chase. Und Marshall, du musst sie mit deinen Wasserdüsen abkühlen und ihnen was zu trinken geben. Bin bereit, Ryder. Wupp, wupp, Rettungshund. Und Tracker. Du musst uns durch den Dschungel leiten. Hilf uns mit deinem guten Gehör, die Pinguine zu finden. Außerdem brauchen wir deine Kabel, falls die 3 schlecht zu erreichen sind. Ich bin ganz Ohr. So wie immer, Freunde. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Paw Patrol parkten im hinteren Teil des Paw Patrollers. Chase rannte los und sprang hinter das Steuer seines Polizeiautos. Und Marshall hüpfte in sein Feuerwehrauto. Trackers Geländewagen stand draußen. Und als Ryder auf seinem Quad angefahren kam, waren alle bereit. Die Suche nach den Pinguinen konnte beginnen. Die 3 Pinguine tapsten unterdessen mit den Äffchen quer durch den Dschungel. Ihnen war sehr warm geworden und die Hitze wurde immer schlimmer. Erst musste der eine sich ausruhen. Als sie die alte Ruine erreichten, wollte auch der andere nicht mehr weiter. Bald war nur noch der kleine Pinguin an der Seite der Äffchen. Also nahmen sie ihn mit sich hoch in die Bäume. Die Paw Patrol fuhr immer tiefer in den Dschungel hinein. Chase, hol deine Kamera. Wir müssen die Pinguine finden. Ruff, Flugkamera! Die Kamera sauste los. Und hatte den ersten Pinguin bald entdeckt. Da ist einer. Oh, der Pinguin sieht sehr müde aus. Marshall, der Pinguin ist hinter diesen Bäumen. Er braucht dringend Wasser. Die Wasserrettung ist unterwegs. Kamera, finde den nächsten Pinguin. Also flog die Kamera wieder los, während Marshall den Pinguin mit Wasser versorgte. Und bald entdeckten sie den zweiten, der völlig erschöpft auf einem Vorsprung der Ruine hockte. Dem armen Pinguin scheint es noch schlechter zu gehen. Wir müssen ihm helfen. Such mit der Kamera nach Nummer 3. Kamera, finde den dritten Pinguin. In der Zwischenzeit kümmerte sich die Paw Patrol aber erst einmal um den Pinguin auf der Ruine. Chase, wir brauchen deine Seilwinde. Wuff, Seilwinde! Mit Hilfe der Winde hatte Chase den Pinguin schnell erreicht. Na komm, Pinguinkumpel. Aber der hielt sich die Augen zu. Ich will dir nur helfen. Ryder, ich glaube, er ist verwirrt und ihm ist zu heiß. Wie ist er dort hochgekommen? Marshall, du kommst genau zur richtigen Zeit, um ihm darunter zu helfen. Wie wär's mit einer Wasserdusche? Wasserdüsen! Kaum hatte Marshall das Wasser angemacht, kam der Pinguin auch schon angestürmt. Und bald ging es ihm wieder gut. Na komm, kleiner Freund. Hast du Lust auf eine Rutschpartie? Ja, jetzt schon. Gut, noch ein Pinguin in Sicherheit. Oh, aber wo ist denn der andere Pinguin hin? Wo ist er nur? Im Gebüsch. Und auch er hielt sich die Augen zu. Komm her, lieber süßer Pinguin. Er ist sehr scheu. Wir müssen ihn irgendwie rauslocken. Rocky, lauf zu Captain Tolpatsch und hol ein paar Fische und bring dein Katapult mit. Rocky rockt Fische. Im Handumdrehen war der kleine Mischling wieder da. Seht mal, Captain Tollpatsch hat uns ganz viele Fische geschenkt. Klasse! Schleuder die Fische mit deinem Katapult zu den Pinguinen. Damit locken wir sie zu seinem Boot. Kommt her, Pinguine! Es gibt Mittagessen! Hungrig machten sich die Tiere über die Fische her. Aber laufen wollten sie trotzdem nicht. Den armen Pinguinen ist immer noch heiß. Das stimmt. Rocky, hast du ein kleines Planschbecken bei dir? Ich guck mal nach. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Und tatsächlich fand Rocky in seinem LKW ein kleines Gummiplanschbecken. Seht mal, Freunde, wie wär's mit einem kühlen Bad zur Erfrischung? Was für eine Frage. Kaum hatte Marshall das Wasser angestellt, stürzten sich die Pinguine auch schon ins Becken. Klasse! Aber die Kamera hat den letzten Pinguin noch nicht gefunden. Tracker, hörst du irgendwelche Pinguingeräusche? Sieh, ich höre einen Pinguin piepen. Wie seltsam, aber ich glaube, es kommt von ganz dort oben. Von den Bäumen? Wie das? Pinguine können nicht fliegen? Naja, und im Dschungel leben sie eigentlich auch nicht. Chase, versuch mit deiner Wärmebildbrille den Pinguin im Blätterdach zu finden. Und dafür brauchte Chase nicht lange. Ich sehe ihn. Er ist da oben auf dem Baum. Tracker, benutzt deine Kabel, um an den Pinguin zu kommen. Ruff! Kabel! Mit seinen Kabeln konnte sich Tracker mühelos zu den höchsten Bäumen hinaufschwingen. Sei ganz behutsam und vorsichtig. Pinguine sind sehr scheu. Deshalb bringe ich ihm ja einen Leckerbissen. Einen Fisch, der allerdings sehr fischig roch. Doch das störte den Kleinen nicht. Hallo, mein lieber Pinguin-Amigo. Möchtest du vielleicht noch mehr Fisch? Eifrig schob Marshall den vollen Eimer direkt unter den Baum. Und kaum hatte der Pinguin die Leckerbissen entdeckt, hüpfte er auch schon auf Trackers Kopf und ließ sich zurück auf den Boden bringen. Sofort kamen auch die beiden Großen angewatschelt. Ja! Oh, ja! Und die Affen. Hallo, Captain Tollpatsch. Das Geräusch kommt mir bekannt vor. Das ist die Pinguinsprache. Ja, das übersetze ich euch. Die Pinguine möchten sich bei der Paw Patrol für die Rettung bedanken. Gern geschehen. Hast du dich mal verlaufen? Ein Brrrr reicht. Gemeinsam brachten sie die drei Tiere zum Strand, wo Captain Tollpatsch sie an Deck der Flunder in Empfang nahm. Danke, dass Sie die Pinguine in ihre Heimat zurückbringen, Captain Tollpatsch. Ich werde sie mit frischem Fisch füttern und die Klimaanlage unter Deck sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, bis sie wieder in ihrer geliebten Kälte sind. Und was war mit dem Äffchen, das ebenfalls an Bord gesprungen war? Na schön, du darfst mit. Aber wir haben nur Fisch an Bord, mit dem wir dich füttern können. Dann blieb das Äffchen doch lieber im Dschungel. Bananen mochte es nämlich viel lieber.